Am 8. August erschienen die strategischen US-Atombomber B-1B wiederum im Luftraum von Südkorea und verübten eine militärische Provokation gegen die DFRK. An diesem Tag starteten zwei strategische US-Atombomber B-1B, die auf der Insel Guam als Verstärkung neu stationiert wurden, in Richtung des Luftraums von Südkorea, führten unter dem Schutz der Kampfbomber der südkoreanischen Luftwaffe über dem Schießplatz Sangdong eine Übung für den Angriff auf die strategischen Objekte Nordkoreas durch und trieben dabei Kriegshetze.